Telekom Münzfernsprecher Pflügerstraße 11 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausstattung gehört neben dem hier immer noch weilenden Klappfahrrad der jetzt bekannten Marke Mustang eine Euro-Holzpalette, zwei ausrangierte Kühlschränke, eine Art Teppichboden sowie ein 19 Zoll Monitor. Ferner findet sich rechts neben der Telefonzelle eine Stelle, an der Pflastersteine aus dem Pflaster entfernt wurden, eventuell zur Vorbereitung einer Revolte oder gar der Weltrevolution. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.